dann ist der Wurm drin. Dann ist der Wurm drin. Dann ist der Wurm drin. 1, 2, 1, 2, 3, aus und vorbei. 1, 2, 1, 2, 3, aus und vorbei. Der Stürmer sagt zum Trainer: Trainer, ich treff das Tor nicht. Der Trainer sagt zum Stürmer: Stürmer, du triffst den Ball nicht. Dann sagt der Trainer: Dort ist ein Ball. Und der Stürmer sagt: Kann ich den noch mal sehen? Und der Trainer sagt: Als erstes Atemlaufen, Augen schließen, Hymne singen und abziehen und dann gucken, was der Ball macht. Rollt er nach links, ist alles in Ordnung. Rollt er nach rechts, ist auch nicht schlimm. Nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann ist der Wurm drin. Dann ist der Wurm drin. Dann ist der Wurm drin. 1, 2, 1, 2, 3, aus und vorbei. 1, 2, 1, 2, 3, aus und vorbei. Die Schwester sagt zum Doktor: Doktor, der Patient, der sagt nix. Der Doktor sagt zur Schwester: Schwester, das macht nix. Dann sagt der Doktor: Das ist eine Spritz. Und die Schwester sagt: Kann ich die noch mal sehen? Und der Doktor sagt: Als erstes Hose unter seitlich Lager desinfizieren. Und dann hinein! Rollt er nach links, ist alles in Ordnung. Rollt er nach rechts, ist auch nicht schlimm. Nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann ist der Wurm drin. Dann ist der Wurm drin. Dann ist der Wurm drin. 1, 2, 1, 2, 3, aus und vorbei. 1, 2, 1, 2, 3, aus und vorbei. Dann ist der Wurm drin. Dann ist der Wurm drin. Dann ist der Wurm drin. Rollt er nach links, ist alles in Ordnung. Rollt er nach rechts, ist auch nicht schlimm. Nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann ist der Wurm drin.